Ausländische Medien berichteten am 6. September sensationell darüber, dass Genosse Kim Jong-un die Übung der Fassung-Artillerie-Truppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start ballistischer Raketen eingeleitet hatte. Die russischen Massenmedien wie die Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Komsomolskaja Prawda und der Radiosender Echo Moskwi, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Zeitung Fanchu Shibao in China, der australische Sender ABC, die Nachrichtenagentur India Asia, die Zeitung Times of India und die Fernsehsender G-News und ND in Indien, der iranische Fernsehsender Press und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo brachten unter den Titeln, wie Staatsführer Kim Jong-un betonte die weitere Verstärkung der bewundernswerten Erfolge bei der Festigung der atomaren Streitkräfte, die Nachricht darüber, dass die Übung der Fassung-Artillerie-Truppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen stattgefunden hatte.